Hat die Darsteller auf. Es geht gleich los. Wie sieht's aus? Habt ihr Waffen? Ja, haben wir. Benny steckt schon in seinem Kurfürstenkostüm. Mit der weißen Adelsperücke und dem langen weiß-goldenen Mantel sieht er fast ein wenig komisch aus. Er testet gerade noch ein letztes Mal seinen mechanischen Falken. Mittels einer Fernbedienung kann er ihn sogar mit den Flügeln schlagen lassen. Ida ist begeistert. Oh, Benny, dein Falk ist echt super geworden. Helene steht auf der Bühne und beobachtet durch einen winzigen Spalt im Vorhang das Publikum. Sie scheint jemanden zu vermissen. Dass sie ihr Kostüm noch gar nicht trägt, kümmert sie wenig. Doch die Zeit drängt. Los, Helene, du musst dich jetzt umziehen. Helene lässt den Vorhang zurückfallen und geht zu ihren Freundinnen. Die haben das Kleid schon ausgepackt und sind hin und weg davon. Hier, dein Kleid ist echt schön. Ist wirklich toll. Ist okay. Helenes Begeisterung hält sich in Grenzen. Sie hat gerade etwas ganz anderes im Kopf und würdigt Annalenas Meisterwerk kaum eines Blickes. Obwohl die Aufführung jeden Moment beginnt, zieht sie ihr Handy aus der Tasche und marschiert nach draußen. Bin gleich wieder da. Helene? Benny hat noch eine andere Befürchtung. Wir haben ein Problem. Ja, Helene. Nein, noch ein Problem. Was, wenn Herr Siegmann das Stück einfach abbricht? Weil er merkt, dass wir was ganz anderes spielen. Stimmt. Ida denkt kurz nach, dann hat sie eine Idee. Sie läuft zu zwei Schülern, die schon in Räuberkostümen auf ihren Auftritt warten, und flüstert ihnen etwas zu. Zur gleichen Zeit wartet Direktor Siegmann in seinem Büro auf seinen Auftritt. Er schreitet gravitätisch auf und ab und übt seine große Eröffnungsrede. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Eltern, verehrte Frau Schulrätin, Damen und Herren von der Presse. Jetzt, meine Damen und Herren, ist schlecht. Der Direktor ahnt nicht, dass gerade zwei Räuber mit einem perfiden Plan auf dem Weg zu seinem Büro sind. Komm schon, mach leise. Sehr verehrte Gäste, liebe Eltern, verehrte Frau Schulrätin, Damen und Herren von der Presse. Die beiden Räuber sind an seiner Bürotür angelangt. Das 250-jährige Jubiläum. Sie haben eine Leiter und einen Seitenschneider mitgebracht. Leise klettern sie an der Wand neben dem Büro hoch und knipsen die Leitungen für Sprechanlage und Telefon durch. Dann verkeilen sie eine Leitersprosse unter der Türklinke und machen sich schnell wieder aus dem Staub. Cool, passt. Siegmann, sind wir los. Helene hat gerade andere Sorgen. Sie läuft telefonierend über den Schulhof. Na, natürlich verstehe ich das. So ein Investor-Meeting ist halt wichtig. Klar, schicke ich dir ein Video. Okay, danke. Ich dich auch. Ciao. Enttäuscht legt Helene auf. Sie hat das Gefühl, als ob sie den Boden unter den Füßen verliert. Und das tut sie tatsächlich.